langer Weg vom Sandkasten bis dahin. Wo aus dem Spiel die Wirklichkeit schlägt Gewinn. Ein langer Weg schon hier. Ich trag den Weg noch an mir. Ein langer Weg vom Nehmen bis wo man gibt. Von dass man nur geliebt wird, bis dass man liebt. Ein langer Weg, der brennt. Noch ist mein Weg nicht am Ende. Ein langer Weg, doch es bleibt so manche vom Ende stehen. Er wächst nicht aus und er baut sein Haus und will nicht mehr gehen. Nein, nein, will nicht mehr sein. Das sind die Stehengebliebenen, die sind doch nicht mehr. Ein langer Weg, doch der Tod kommt manchmal.